mich an. Scheiße. Wie durch ein Wunder gelingt es mir, sie aufzufangen, als sie mitten in der Kneipe das Bewusstsein verliert. Ich bin versucht, sie einfach über die Schulter zu hieven, doch weil das zu sehr auffallen würde, drücke ich sie wieder an meine Brust und trage sie halb zum Wagen hinaus. Herrgott, murmle ich, fische den Schlüssel aus meiner Jeans und stütze sie gleichzeitig. Irgendwie gelingt es mir, sie auf den Vordersitz zu buxieren und anzuschnallen. Anna? Da sie besorgniserregend still ist, rüttle ich sie. Anna! Als sie etwas Unverständliches brummelt, weiß ich, dass sie bei Bewusstsein ist. Eigentlich sollte ich sie nach Hause bringen, aber nach Vancouver ist es weit und ich habe keine Ahnung, ob sie sich noch einmal übergeben muss. Ich habe keine Lust auf einen nach Kotze stinkenden Audi. Ihre Kleidung riecht ziemlich streng. Während der Fahrt zum Heathman versuche ich mir einzureden, dass ich alles ihr zuliebe tue. Mach dir ruhig was vor, Gray. Im Lift von der Garage nach oben schläft sie in meinen Armen. Irgendwie muss ich sie aus Jeans und Schuhen schälen. Der abgestandene Geruch von Erbrochenem steigt mir in die Nase. Am liebsten würde ich sie baden, doch das würde bedeuten, die Grenzen der Schicklichkeit zu überschreiten. Und das, was du gerade machst, tut das nicht? In meiner Suite lasse ich ihre Tasche aufs Sofa fallen, trage Anna ins Schlafzimmer und lege sie aufs Bett. Sie murmelt etwas, wacht aber nicht auf. Ich ziehe ihre Schuhe und Socken aus und stecke sie in den Plastikwäschesack des Hotels. Dann öffne ich den Reißverschluss ihrer Jeans, ziehe sie ihr herunter und schaue in ihre Taschen, bevor ich sie ebenfalls in den Wäschesack stopfe. Sie sinkt aufs Bett zurück, die Glieder ausgestreckt wie ein Seestern. Ganz blasse Arme und Beine. Und ich stelle mir vor, wie sie die Handgelenke an mein Andreaskreuz gefesselt, diese Beine um meine Hüften schlingt. Als ich den verblassenden blauen Fleck an ihrem Knie entdecke, frage ich mich, ob der von dem Sturz in meinem Büro stammt. Die Begegnung hat Spuren hinterlassen. Bei ihr wie bei mir. Während ich sie aufrichte, schlägt sie die Augen auf. »Hallo, Anna«, flüstere ich und ziehe ihr ohne ihre Mithilfe die Jacke aus. »Gray, Lippen«, murmelt sie. »Ja, Kleines.« Ich lege sie zurück aufs Bett. Sie schließt die Augen wieder, dreht sich auf die Seite und rollt sich zusammen. Sie wirkt klein und zerbrechlich. Ich decke sie zu und drücke ihr einen Kuss auf die Haare. Nun, da sie die schmutzige Kleidung los ist, nehme ich ihren Geruch wieder wahr. Äpfel, Herbst, frisch, köstlich. Anna. Ihre Lippen sind ein wenig geöffnet, ihre Wimpern ruhen auf ihren bleichen Wangen, ihre Haut ist makellos. Noch einmal gestatte ich mir eine kurze Berührung. Ich streiche mit der Rückseite meines Zeigefingers über ihre Wange. »Schlaf gut«, flüstere ich und gehe ins Wohnzimmer, um die Liste für den Wäschedienst des Hotels auszufüllen. Als ich damit fertig bin, stelle ich den übel riechenden Beutel zur Abholung vor die Tür meiner Suite. Bevor ich meine E-Mails überprüfe, schicke ich Welch eine SMS und bitte ihn zu recherchieren, ob José Rodriguez aktenkundig ist. Ich will wissen, ob er sich öfter an betrunkene junge Frauen ranmacht. Dann wende ich mich der Kleiderfrage für Miss Steele zu und schicke Taylor eine kurze Mail. Von Christian Grey, Betreff Miss Anastasia Steele, Datum 20. Mai 2011, 23.46 Uhr, an J.B. Taylor. Guten Morgen. Könnten Sie bitte die folgenden Dinge für Miss Steele besorgen und vor 10 Uhr in mein übliches Zimmer bringen lassen? Jeans, blau, Denim, Größe 34. Bluse, blau, Adrett, Größe 34. Converse, Tonschuhe, schwarz, Größe 38. Socken, Größe 38. Unterwäsche, normal, Größe small. BH, geschätzt 75C. Danke, Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Sobald die Mail draußen ist, sende ich Elliot eine SMS. Anna ist bei mir, sag Kate das, falls du noch bei ihr bist. Er antwortet postwendend. Wird gemacht, hoffe du legst sie flach, du könntest es gebrauchen, zwinker Smiley. Seine Antwort lässt mich auflachen. Wie recht du hast, Elliot. Dann öffne ich meine Arbeits-E-Mails und beginne zu lesen. Samstag, 21. Mai 2011. Fast 2 Stunden später, kurz nach 1:45 morgens, gehe ich ins Bett. Sie schläft tief und fest und liegt noch genauso da, wie ich sie verlassen habe. Ich ziehe mich aus, schlüpfe in meine Pyjamahose und ein T-Shirt und lege mich neben sie. Sie ist praktisch komatös. Ziemlich sicher wird sie sich nicht unruhig hin und her wälzen und mich berühren. Ich zögere, als mich wieder diese Dunkelheit umfängt, aber sie erfasst mich nicht ganz. Das liegt daran, dass ich wie hypnotisiert das Heben und Senken ihres Brustkorbs beobachte und im Rhythmus mit ihr atme. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Sekunden, Minuten, vielleicht auch Stunden sehe ich ihr zu und betrachte jeden wunderschönen Quadratzentimeter ihres Gesichts. Ihre dunklen Wimpern flattern im Schlaf, ihre Lippen sind leicht geöffnet, so dass ich einen Blick auf ihre ebenmäßigen weißen Zähne erhasche. Sie murmelt etwas Unverständliches und ihre Zunge gleitet heraus und leckt ihre Lippen. Ich finde das erregend, sehr erregend. Am Ende falle auch ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als ich die Augen aufschlage, ist es still und vorübergehend fehlt mir die Orientierung. Ach ja, ich bin im Heathman. Der Wecker neben meinem Bett sagt mir, dass es 7.43 Uhr ist. Wann habe ich das letzte Mal so lange und so gut geschlafen? Anna. Vorsichtig drehe ich den Kopf und sehe, dass sie tief und fest schläft, das Gesicht zu mir. Sie wirkt vollkommen entspannt. Ich habe noch nie mit einer Frau im selben Bett geschlafen. Ja, ich habe viele gefickt, doch neben einer verführerischen jungen Frau aufzuwachen, ist eine neue, erregende Erfahrung. Mein Schwanz findet das auch. So geht das nicht. Widerstrebend stehe ich auf und schlüpfe in meine Jogging-Sachen. Ich muss meine überschüssige Energie abarbeiten. Im Wohnzimmer fahre ich meinen Laptop hoch, überprüfe meine E-Mails und antworte auf 2 von Ross und 1 von Andrea. Dazu brauche ich länger als sonst, weil mich der Gedanke ablenkt, dass Anna im Nebenzimmer schläft. Wie sie sich wohl fühlen wird, wenn sie aufwacht. Sie wird einen ordentlichen Kater haben. In der Minibar finde ich eine Flasche Orangensaft und leere sie in ein Glas. Als ich eintrete, schläft Anna noch immer. Ihre kastanienbraunen Haare liegen auf dem Kissen ausgebreitet. Bettdecke und T-Shirt sind ihr über die Taille hochgerutscht, so dass ich Bauch und Nabel deutlich sehen kann. Auch dieser Anblick wirkt stimulierend auf meinen Körper. Verdammt, starr das Mädchen nicht so an, Gray. Ich muss hier weg, bevor ich etwas tue, das ich später bereue. Ich stelle das Glas aufs Nachtkästchen, gehe ins Bad, hole 2 Aspirin aus meinem Kulturbeutel und lege sie neben das Glas mit dem Orangensaft. Nach einem letzten langen Blick auf Anastasia Steele, die erste Frau, mit der ich je in einem Bett geschlafen habe, gehe ich zum Joggen. Als ich vom Laufen zurückkehre, steht im Wohnbereich eine Einkaufstüte von einem mir unbekannten Laden. Die Sachen für Anna. Soweit ich das beurteilen kann, hat Taylor sie gut gewählt, und das vor 9 Uhr früh. Der Mann ist das reinste Wunder. Ihre Handtasche liegt auf dem Sofa, auf das ich sie am Abend zuvor fallen gelassen habe, und die Tür zum Schlafzimmer ist geschlossen, also vermute ich, dass sie noch da ist und schläft. Gott sei Dank. Die Karte für den Zimmerservice in der Hand beschließe ich, etwas zu essen zu bestellen. Wenn sie aufwacht, wird sie hungrig sein. Da ich keine Ahnung habe, was sie möchte, ordere ich in einem seltenen Anfall von Verschwendungssucht alles Mögliche. Man sagt mir, dass es eine halbe Stunde dauern wird. Zeit, die reizende Miss Steele zu wecken. Sie hat genug geschlafen. Ich nehme mein Sporthandtuch und die Einkaufstüte, klopfe an der Tür und öffne sie. Zu meinem Entzücken sitzt sie aufrecht im Bett, die Tabletten und der Saft sind verschwunden. Braves Mädchen. Als ich ins Zimmer schlendere, wird sie blass. Locker bleiben, Gray, schließlich willst du am Ende nicht als Entführer dastehen. Sie schließt die Augen, vermutlich, weil ihr die Situation peinlich ist. »Guten Morgen, Anastasia. Wie fühlst du dich?« »Besser als verdient«, antwortet sie kleinlaut, als ich die Tüte auf den Stuhl stelle. Ihre Augen, nun wieder offen, sind riesengroß und blau, und trotz der zerzausten Haare sieht sie atemberaubend aus. »Wie bin ich hierher gekommen?« fragt sie, als hätte sie Angst vor der Antwort. »Beruhige Sie, Gray.« Ich setze mich auf die Bettkante und beschränke mich auf die Fakten. »Als du ohnmächtig geworden bist, wollte ich nicht riskieren, dich auf dem Ledersitz meines Wagens bis zu deiner Wohnung zu fahren, also habe ich dich hierher gebracht.« »Hast du mich ins Bett gelegt?« »Ja.« »Hab ich mich nochmal übergeben müssen?« »Nein.« »Gott sei Dank.« »Hast du mich ausgezogen?« »Ja.« »Wer sonst?« Sie wird rot, endlich bekommen ihre Wangen Farbe. Ihre ebenmäßigen weißen Zähne kauen an ihrer Lippe. Ich verkneife mir ein Stöhnen. »Wir haben nicht«, flüstert sie und sieht ihre Hände an. »Himmel, für was für ein Monster hält sie mich?« »Anastasia, du warst praktisch komatös. Ich stehe nicht auf Nekrophilie. Ich mag's, wenn Frauen sinnlich und empfänglich sind«, erkläre ich trocken. Sie atmet auf, was mich zu der Überlegung veranlasst, ob es ihr schon einmal passiert ist, dass sie, ohnmächtig geworden, im Bett eines Fremden aufgewacht ist und feststellen musste, dass er sie ohne ihre Einwilligung gefickt hat. Vielleicht ist das die Masche des Fotografen. Der Gedanke verstört mich. Da fällt mir ihr Geständnis vom Vorabend ein, dass sie noch nie zuvor betrunken war. Gott sei Dank. »Sorry«, sagt sie verlegen. »Teufel, vielleicht sollte ich sie nicht so bedrängen.« »Es war ein sehr amüsanter Abend, der mir in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, dass das einlenkend klingt, doch sie runzelt die Stirn. Du hättest mich nicht mit einem James-Bond-Spielzeug aus deinem Unternehmen aufspüren müssen.« »Hoppla, jetzt ist sie sauer. Warum?« »Erstens, die technischen Hilfsmittel zum Zurückverfolgen von Handyanrufen sind im Internet erhältlich.« »Naja, im Deepnet.« »Zweitens, mein Unternehmen stellt keine Überwachungsgeräte her.« »Verstimmt«, lege ich nach. »Und drittens, wenn ich dich nicht geholt hätte, wärst du wahrscheinlich im Bett des Fotografen aufgewacht, und soweit ich mich erinnere, warst du nicht sonderlich erpicht auf seine Avancen.« Sie blinzelt ein paar Mal und fängt dann zu kichern an. Schon wieder lacht sie mich aus. »Aus was für einer mittelalterlichen Chronik bist du denn entsprungen? Du hörst dich wie ein galanter Ritter an.« Betörend, wie sie mich erneut provoziert. Ihre Respektlosigkeit empfinde ich als erfrischend, sehr erfrischend. Allerdings bin ich kein Ritter in glänzender Rüstung. Da täuscht sie sich gewaltig. Und obwohl ich mich damit vermutlich ins eigene Fleisch schneide, habe ich das Gefühl, sie warnen zu müssen, dass nichts Galantes oder Ritterliches an mir ist. Eher ein schwarzer Ritter, wenn sie wüsste. Aber warum reden wir überhaupt über mich? Ich wechsle das Thema. »Hast du gestern Abend etwas gegessen?« Sie schüttelt den Kopf. »Hab ich's doch gewusst.« »Trinkregel Nummer 1. Essen nicht vergessen. Deswegen war dir so übel. Willst du mich weiterhin beschimpfen?« »Tu ich das denn?« »Ich denke schon.« »Du hast Glück, dass ich dich nur beschimpfe. Was soll das heißen?« »Wenn du mir gehören würdest, könntest du nach dem, was du dir gestern geleistet hast, eine Woche lang nicht sitzen. Du hast nichts gegessen, dich betrunken und dich in Gefahr gebracht. Die Angst, die in mir aufsteigt, erstaunt mich. Was für ein verantwortungsloses, riskantes Verhalten. Nicht auszudenken, was dir hätte passieren können.« Sie schmollt. »Mir wäre schon nichts passiert. Schließlich war Kate dabei.« Eine sonderlich große Hilfe war die aber nicht. »Und der Fotograf?« kontere ich. »José hat die Kontrolle verloren«, antwortet sie, tut meine Sorge mit einem Achselzucken ab und wirft ihre zerzausten Haare über die Schulter. »Wenn er das nächste Mal die Kontrolle verliert, sollte ihm jemand Manieren beibringen. Du führst dich auf wie ein Tyrann«, herrscht sie mich an. »Anastasia, du hast keine Ahnung.« Ich stelle mir vor, wie sie sich mit Handschellen an meine Bank gefesselt, eine geschälte Ingwerwurzel im Hintern, so dass sie die Pobacken nicht zusammendrücken kann, von mir mit dem Gürtel oder dem Riemen züchtigen lässt. Ja, das würde sie lehren, verantwortungsbewusster zu werden. Das Bild gefällt mir sehr. Sie schaut mich mit großen Augen an, und das verunsichert mich. Kann sie meine Gedanken lesen? Oder betrachtet sie nur ein hübsches Gesicht? Ich gehe jetzt duschen, es sei denn, du möchtest zuerst, frage ich, doch sie starrt mich nur weiter an, sogar mit offenem Mund sieht sie entzückend aus. Es ist schwer, ihr zu widerstehen, und so gestatte ich mir eine Berührung und lasse meinen Daumen über ihre Wange gleiten. Es verschlägt ihr den Atem, als ich ihre weiche Unterlippe streichle. »Vergiss das Atmen nicht, Anastasia«, murmle ich, bevor ich mich erhebe und ihr mitteile, dass wir in 15 Minuten hier frühstücken werden. Ausnahmsweise hält sie ihren vorlauten Mund. Im Bad hole ich tief Luft, ziehe mich aus und gehe unter die Dusche. Fast bin ich versucht, mir einen runterzuholen, aber die Furcht vor Entdeckung, die aus meinem früheren Leben stammt, hält mich davon ab. Elena würde das nicht gefallen. Alte Gewohnheiten. Während mir das Wasser auf den Kopf prasselt, denke ich über meinen letzten Wortwechsel mit der schnippischen Miss Steele nach. Sie ist nach wie vor hier in meinem Bett, also kann sie mich nicht so abstoßend finden. Mir ist aufgefallen, wie ihr der Atem stockte und wie sie mich beobachtet hat. Ja, es besteht Hoffnung. Aber würde sie eine gute Sub abgeben? Es liegt auf der Hand, dass sie nichts über diesen Lebensstil weiß. Sie bringt nicht mal Wörter wie Ficken oder Sex oder welchen Euphemismus Bücherwürmer am College heutzutage fürs Bumsen haben über die Lippen. Sie ist ziemlich unbedarft, wahrscheinlich hat sie einige Male Gefummel von Jungs wie dem Fotografen über sich ergehen lassen müssen. Die Vorstellung, dass sie mit irgendjemandem knutscht, bringt mich in Rage. Ich könnte sie einfach fragen, ob sie Interesse hat. Nein, ich müsste ihr zeigen, worauf sie sich einlässt, wenn sie einer Beziehung mit mir zustimmt. Schauen wir mal zuerst, wie das gemeinsame Frühstücken so läuft. Ich wasche die Seife ab und sammle mich für Runde 2 mit Anastasia Steele. Dann drehe ich das Wasser ab, trete aus der Dusche und nehme ein Handtuch. Nach einem kurzen Blick in den Spiegel beschließe ich, mich heute nicht zu rasieren. Bald kommt das Frühstück und ich habe Hunger. Ich putze mir hastig die Zähne. Als ich die Badtür aufmache, ist sie aufgestanden und sucht nach ihrer Jeans. Sie hebt erschreckt wie das sprichwörtliche verstörte Reh den Blick, ganz lange Beine und große Augen. »Falls du nach deiner Jeans suchst, die habe ich in die Reinigung gegeben.« Sie hat fabelhafte Beine. Die sollte sie nicht unter Hosen verstecken. Als ihre Augen sich verengen, habe ich das Gefühl, dass sie mich gleich wieder anzischen wird, und so erkläre ich ihr, warum. »Sie war voll mit deinem Erbrochenen.« »Oh je«, stöhnt sie. »Ja genau, was sagen Sie dazu, Miss Steele?« »Ich habe Taylor losgeschickt, eine neue zu kaufen und ein paar Schuhe. Ist alles in der Tüte auf dem Stuhl.« Ich nicke in Richtung Einkaufstüte. Sie hebt die Augenbrauen, erstaunt, wie ich meine. »Ich glaube, ich möchte jetzt duschen«, murmelt sie und fügt ein »Danke« hinzu. Sie nimmt die Tüte, geht um mich herum, hastet ins Bad und verriegelt die Tür. Sie konnte es gar nicht erwarten, zu verschwinden. Weg von mir. Vielleicht bin ich zu optimistisch. Niedergeschlagen trockne ich mich ab und ziehe mich an. Im Wohnzimmer gehe ich meine E-Mails durch, aber es ist nichts Dringendes dabei. Da reißt mich ein Klopfen an der Tür aus der Arbeit. Zwei junge Frauen vom Zimmerservice. »Wo möchten Sie frühstücken, Sir?« »Bitte decken Sie den Esstisch.« Als ich ins Schlafzimmer zurückkehre, bemerke ich ihre verstohlenen Blicke. Doch ich schenke ihnen keine Beachtung und schiebe mein schlechtes Gewissen darüber beiseite, so viel bestellt zu haben. Das können wir nie alles essen. »Frühstück«, rufe ich und klopfe an die Tür zum Bad. »Okay«, höre ich Annas Stimme. Sie klingt ein wenig gedämpft. Wieder im Wohnbereich sehe ich, dass das Frühstück auf dem Tisch steht. Eine der Frauen, die sehr, sehr dunkle Augen hat, reicht mir die Empfangsbestätigung zum Unterschreiben. Ich nehme 2 Zwanziger aus der Brieftasche und reiche sie ihr. »Danke, die Damen.« »Rufen Sie einfach den Zimmerservice, wenn der Tisch abgeräumt werden soll, Sir«, sagt Miss Dunkle Augen mit einem koketten Blick. Mein kühles Lächeln weist sie in die Schranken. Ich setze mich mit der Zeitung an den Tisch, schenke mir eine Tasse Kaffee ein und mache mich über mein Omelett her. Da summt mein Handy. Eine SMS von Elliot. »Kate möchte wissen, ob Anna noch lebt.« Ich schmunzle, beruhigt, dass Annas sogenannte Freundin sie nicht vergessen hat. Mir ist klar, dass Elliot seinem Schwanz trotz seiner gestrigen Versicherungen keine Pause gegönnt hat. Putzmunter, Zwinkersmiley. Wenig später gesellt sich Anna mit feuchten Haaren und in einer hübschen blauen Bluse, die prima zu ihren Augen passt, zu mir. »Gut gemacht, Taylor. Sie sieht grandios aus.« Ihr Blick fällt auf ihre Handtasche. »Scheiße, Kate«, krächzt sie. »Sie weiß, dass du hier und am Leben bist. Ich habe Elliot eine SMS geschickt.« Sie bedenkt mich mit einem unsicheren Lächeln und nähert sich dem Tisch. »Setz dich«, weise ich sie an und deute auf den für sie gedeckten Platz. Sie runzelt die Stirn, als sie das Essen sieht, was meine Gewissensbisse noch verschlimmert. »Ich wusste nicht, was du magst, also habe ich eine Auswahl von der Frühstückskarte kommen lassen«, erkläre ich kleinlaut. »Opulent«, lautet ihr Kommentar. »Ja«, wieder meldet sich mein schlechtes Gewissen. Aber als sie sich mit gesundem Appetit über Pfannkuchen mit Ahornsirup, Rührei und Speck hermacht, vergebe ich mir. Es ist ein Vergnügen, ihr beim Essen zuzuschauen. »Tee?«, frage ich. »Ja, bitte«, antwortet sie zwischen zwei Bissen. Sie scheint einen Bärenhunger zu haben. Ich reiche ihr die kleine Kanne mit heißem Wasser. Als sie den Twinings English Breakfast Tee bemerkt, schenkt sie mir ein Lächeln, das mir den Atem verschlägt und mich verunsichert. Und mir Hoffnung macht. »Deine Haare sind sehr feucht«, stelle ich fest. »Ich habe den Föhn nicht gefunden«, antwortet sie verlegen. »Sie wird mir krank werden.« »Danke für die Klamotten.« »Gern geschehen. Die Farbe steht dir.« Sie sieht ihre Hände an. »Du solltest lernen, besser mit Komplimenten umzugehen.« »Vielleicht bekommt sie nicht oft welche.« »Aber warum?« »Sie ist auf unaufdringliche Art einfach hinreißend.« »Ich sollte dir Geld für die Kleidung geben.« »Wie bitte?« Als ich ihr einen bösen Blick zuwerfe, fährt sie hastig fort. »Du hast mir die Bücher geschenkt, die ich natürlich nicht annehmen kann, aber die Sachen zum Anziehen. Bitte lass sie mich bezahlen.« »Gott, wie süß.« »Anastasia, glaube mir, ich kann es mir leisten.« »Darum geht es nicht. Warum kaufst du mir die Klamotten?« »Weil ich es kann?« »Ich bin sehr reich, Anna.« »Dass du es kannst, bedeutet nicht, dass du es sollst«, erwidert sie mit sanfter Stimme. Plötzlich frage ich mich, ob sie mich durchschaut und meine dunkelsten Wünsche erkennt. »Warum hast du mir die Bücher geschickt, Christian?« »Weil ich dich wiedersehen wollte und jetzt bist du hier.« »Als du nach der Episode mit dem Fahrradfahrer in meinen Armen lagst und mich angeschaut hast mit diesem flehenden Blick, küss mich, bitte küss mich, Christian.« Ich schweige und erinnere mich an diesen Moment, in dem sie ihren Körper gegen den meinen presste. Scheiße. Hastig schiebe ich den Gedanken beiseite. Hatte ich das Gefühl, dass ich dir eine Warnung schuldig bin? Anastasia, ich bin kein Mann für Herzchen und Blümchen. Romantik liegt mir nicht. Mein Geschmack ist sehr speziell. Du solltest dich von mir fernhalten. Leider kann ich die Finger nicht von dir lassen, aber das hast du vermutlich schon gemerkt. »Dann lass sie einfach nicht von mir«, flüstert sie. »Wie bitte?« »Du weißt nicht, was du sagst.« »Dann klär mich auf.« Ihre Worte fahren mir direkt in den Schwanz. »Fuck.« »Du lebst also nicht sexuell enthaltsam?«, erkundigt sie sich. »Nein, Anastasia, ich lebe nicht enthaltsam. Wenn ich dich festbinden dürfte, würde ich dir das hier und jetzt beweisen.« Sie macht große Augen und ihre Wangen werden rot. »Oh, Anna. Ich muss es ihr zeigen. Keine Ahnung, wie es sonst gehen soll.« »Wie sehen deine Pläne für die kommenden Tage aus?«, frage ich. »Heute arbeite ich ab Mittag. Oh Gott, wie viel Uhr ist es?«, ruft sie voller Panik aus. »Kurz nach 10, du hast jede Menge Zeit. Was ist morgen?« »Kate und ich wollen mit dem Packen anfangen. Wir ziehen nächstes Wochenende nach Seattle und ich arbeite die ganze Woche bei Claytons.« »Habt ihr schon eine Wohnung in Seattle?« »Ja.« »Wo?« »Die Adresse weiß ich nicht auswendig. Irgendwo im Pike Market District.« »Nicht weit von mir weg?« »Gut.« »Was willst du in Seattle arbeiten?« »Ich habe mich um Praktikantenstellen beworben und warte auf Nachricht.« »Auch bei meinem Unternehmen, wie ich es dir vorgeschlagen habe?« »Nein.« »Was stört dich an meinem Unternehmen?« »An deinem Unternehmen oder an dir?« Sie hebt eine Augenbraue. »Höre ich da Spott, Miss Steele?« Ich kann meine Belustigung nicht verbergen. Oh, was wäre das für eine Freude, sie auszubilden, diese schnippische Frau, die mich noch in den Wahnsinn treibt. Sie sieht ihren Teller an, kaut an ihrer Lippe. An dieser Lippe würde ich gern knabbern, flüstere ich, und das entspricht der Wahrheit. Sie blickt erstaunt auf, beginnt auf ihrem Stuhl herumzurutschen und reckt mir selbstbewusst das Kinn entgegen. »Warum tust du's nicht?«, fragt sie. »Führe mich nicht in Versuchung, Baby. Ich kann nicht. Noch nicht.« »Weil ich dich nicht berühren werde, Anastasia, nicht bevor ich nicht deine schriftliche Einwilligung habe.« »Was soll das heißen?« »Genau das, was ich gesagt habe. Ich muss es dir zeigen, Anastasia, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Wann bist du heute Abend mit der Arbeit fertig?« »Gegen 8. Wir könnten heute Abend oder nächsten Samstag zum Essen zu mir nach Seattle fahren. Da würde ich dich dann mit den Fakten vertraut machen. Es liegt bei dir.« »Warum kannst du es mir nicht jetzt erklären?« »Weil ich mein Frühstück und deine Gesellschaft genieße. Wenn du Bescheid weißt, willst du mich vielleicht nicht mehr wiedersehen.« Sie runzelt die Stirn, während sie meine Worte verarbeitet. »Heute Abend«, sagt sie. »Wow, das ging aber schnell.« »Wie Eva kannst du es anscheinend gar nicht erwarten, vom Baum der Erkenntnis zu kosten«, spotte ich. »Höre ich da Spott, Mr. Gray?« Meine Augen verengen sich. »Okay, Baby, du willst es so.« Ich nehme mein Telefon in die Hand und wähle über Schnellwahl Taylors Nummer. Er meldet sich fast sofort. »Mr. Gray?« »Taylor, ich werde Charlie Tango brauchen.« Sie beobachtet mich genau, wie ich arrangiere, dass mein EC-135 nach Portland gebracht wird. Ich werde ihr zeigen, was ich vorhabe. Dann liegt es an ihr. Sobald sie Bescheid weiß, wird sie vielleicht nach Hause wollen. Deswegen muss mein Pilot Stefan auf Abruf bereitstehen, um sie nach Portland zurückzubringen, wenn sie nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Allerdings hoffe ich, dass das nicht passiert. Mir wird bewusst, dass ich mich darauf freue, mit ihr in Charlie Tango nach Seattle zu fliegen. Eine Premiere. »Standby von 22.30 Uhr ab«, bestätige ich Taylor und beende das Gespräch. »Tun die Leute immer, was du ihnen sagst?«, fragt sie ein wenig missbilligend. »Beschimpft jetzt sie mich?« »Jedenfalls nervt es mich.« »Wenn sie ihren Job behalten wollen, schon. Erlaube dir kein Urteil darüber, wie ich mit meinem Personal umgehe.« »Und wenn sie nicht für dich arbeiten?« »Ich kann ziemlich überzeugend sein, Anastasia. Iss dein Frühstück, dann bringe ich dich nach Hause. Ich hole dich um 8 von Claytons ab. Wir fliegen nach Seattle.« »Fliegen?« »Ja, ich besitze einen Helikopter.« Der Mund bleibt dir offen stehen. Das gefällt mir. »Wir fliegen mit dem Helikopter nach Seattle?«, flüstert sie. »Ja.« »Warum?« »Weil ich es kann.« Ich grinse. Manchmal ist es einfach toll, ich zu sein. »Iss fertig.« Sie wirkt verblüfft. »Iss«, wiederhole ich in forscherem Tonfall. »Anastasia, ich kann's nicht leiden, wenn Essen verdirbt. Iss.« »Das kriege ich nicht alles runter.« Sie betrachtet die Sachen auf dem Tisch und wieder meldet sich mein schlechtes Gewissen. »Ja, es ist in der Tat zu viel.« »Iss, was auf deinem Teller liegt. Wenn du gestern ordentlich gegessen hättest, wärst du jetzt nicht hier und ich müsste meine Karten nicht schon so bald aufdecken.« »Teufel, das könnte ein Riesenfehler sein.« Sie sieht mich von der Seite an, während sie ihr Essen auf dem Teller hin und her schiebt und ihre Mundwinkel beginnen zu zucken. »Was ist so komisch?« Sie schüttelt den Kopf und steckt den letzten Bissen Pfannkuchen in den Mund. Ich versuche nicht zu schmunzeln. Wie immer überrascht sie mich. Sie ist unbeholfen, unberechenbar, einfach entwaffnend, bringt mich zum Lachen. Und zwar über mich selbst. »Braves Mädchen«, lobe ich sie. »Ich bringe dich nach Hause, sobald du dir die Haare geföhnt hast. Ich will nicht, dass du krank wirst. Denn für das, was ich dir heute Abend zeigen möchte, wirst du deine ganze Kraft brauchen.« Als sie unvermittelt vom Tisch aufsteht, muss ich mich zusammenreißen, ihr nicht zu sagen, dass sie keine Erlaubnis dazu hat. Sie ist nicht deine Sub. Noch nicht, Gray. Auf dem Weg ins Schlafzimmer hält sie am Sofa inne. »Wo hast du heute Nacht geschlafen?«, erkundigt sie sich. »In meinem Bett.« »Bei dir.« »Ach, ja, für mich war das auch eine Premiere.« Was? Ohne Sex? Nun hat sie tatsächlich das Wort ausgesprochen und wird wieder einmal rot. Nein. Wie soll ich ihr das erklären, ohne merkwürdig zu klingen? Sag's ihr einfach, Gray. Dass ich mit jemandem in einem Bett geschlafen habe. Als wäre nichts gewesen, wende ich mich wieder dem Sportteil der Zeitung und dem Bericht über das Spiel vom Vortag zu und sehe ihr dann nach, wie sie ins Schlafzimmer verschwindet. Das hat gar nicht merkwürdig geklungen. Und ich habe wieder ein Date mit Miss Steele. Nein, kein Date. Sie muss wissen, wie ich bin. Ich seufze und trinke den Rest von meinem Orangensaft. Es scheint ein ziemlich interessanter Tag zu werden. Angenehm überrascht darüber, dass sie tatsächlich macht, was ich ihr sage, höre ich das Brummen des Föhns. Während ich auf sie warte, teile ich dem Hotelpagen telefonisch mit, dass er meinen Wagen vorfahren soll, und sehe mir noch einmal ihre Adresse auf Google Maps an. Danach schicke ich Andrea eine SMS, dass sie mir per E-Mail eine Verschwiegenheitsvereinbarung senden soll. Wenn Anna wirklich alles über mich erfahren möchte, muss sie den Mund halten. Das Telefon klingelt. Ross. Während ich mit ihr spreche, kommt Anna aus dem Bad und nimmt ihre Handtasche. Ross informiert mich über die Sache mit Darfur, doch ich habe nur Augen für Miss Steele, die in ihrer Tasche kramt und sich freut, als sie einen Haargummi darin findet. Sie hat dichte, lange Haare. Ich stelle mir vor, wie es wäre, sie zu einem Zopf zu flechten. Sie fasst sie zu einem Pferdeschwanz und schlüpft in ihre Jacke, setzt sich aufs Sofa und wartet darauf, dass ich auflege. Okay, dann machen wir das so. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich beende das Gespräch mit Ross. Sie hat wahre Wunder gewirkt, und es sieht ganz so aus, als würde das mit unserer Lebensmittellieferung nach Darfur klappen. Fertig? Frage ich Anna. Sie nickt. Ich nehme meine Jacke und meine Autoschlüssel und folge ihr zur Tür hinaus. Sie sieht mich unter ihren langen Wimpern an, als wir zum Lift gehen, und ihre Mundwinkel verziehen sich zu einem schüchternen Lächeln. Meine Lippen zucken ebenfalls. Was zum Teufel stellt sie nur mit mir an? Als der Aufzug kommt, lasse ich sie vorgehen. Drinnen drücke ich auf den Knopf für den ersten Stock und die Türen schließen sich. In der Enge des Lifts ist mir die Nähe ihres Körpers sehr bewusst. Ein Hauch ihres wunderbaren Dufts steigt mir in die Nase. Ihre Atmung verändert sich, wird ein wenig unregelmäßig, und sie fordert mich mit einem strahlenden Blick heraus. Scheiße. Sie kaut an ihrer Lippe. Das macht sie absichtlich. Einen kurzen Moment verliere ich mich in ihrem sinnlichen, hypnotisierenden Blick. Und werde hart. Sofort. Ich will sie. Hier. Jetzt. Im Aufzug. Ach, scheiß auf den Papierkram. Diese Worte kommen wie aus dem Nichts. Ich packe sie und drücke sie gegen die Wand des Lifts, halte ihre Hände über ihrem Kopf fest, damit sie mich nicht berühren kann, und vergrabe meine freie Hand in ihren Haaren, während meine Lippen die ihren suchen und finden. Sie beginnt zu stöhnen, Sirenengesang, und endlich kann ich sie schmecken. Pfefferminze und Tee und eine Ahnung von Obstgarten. Sie schmeckt genauso gut, wie sie aussieht, und erinnert mich an eine Zeit des Überflusses, wie ich sie begehre. Ich packe ihr Kinn. Mein Kuss wird leidenschaftlicher, ihre Zunge berührt vorsichtig die meine. Sie zögert, forscht, erwidert meinen Kuss. Gott im Himmel. Du bist der Wahnsinn, presse ich hervor, berauscht von ihrem Geruch und Geschmack. Der Aufzug hält, die Türen beginnen sich zu öffnen. Reiß dich zusammen, Gray. Ich löse mich von ihr und trete einen Schritt beiseite. Sie atmet schwer, wie ich. Wann habe ich das letzte Mal so die Kontrolle verloren? Drei Männer in Businessanzügen, die gerade einsteigen, mustern uns mit vielsagenden Blicken. Ich starre das Poster über den Liftknöpfen an, das für ein genussvolles Wochenende im Heathman wirbt. Dann schaue ich Anna an und stoße Luft aus. Sie schmunzelt. Wieder zucken meine Lippen. Was zum Teufel stellt sie mit mir an? Die Geschäftsleute steigen im ersten Stock aus, so dass ich wieder mit Miss Steele allein bin. »Du hast dir die Zähne geputzt«, bemerke ich belustigt. »Mit deiner Zahnbürste«, teilt sie mir mit leuchtenden Augen mit. »Natürlich. Irgendwie freut mich das. Sogar sehr. Ich unterdrücke ein Schmunzeln, Anastasia Steele, was soll ich bloß mit dir machen? Als die Lifttüren sich im Erdgeschoss öffnen, nehme ich ihre Hand und flüstere, was haben diese Aufzüge nur an sich? Nach einem vielsagenden Blick von ihr überqueren wir den glänzenden Marmorboden im Foyer. Der Wagen wartet in einer der Parkbuchten vor dem Hotel. Der Hotelpage läuft ungeduldig davor auf und ab. Ich gebe ihm ein obszön hohes Trinkgeld und öffne die Beifahrertür für Anna, die still und nachdenklich wirkt. Aber sie ist nicht geflohen, obwohl ich mich im Aufzug auf sie gestürzt habe. Eigentlich sollte ich das, was im Lift passiert ist, kommentieren. Aber wie? Sorry? Wie war's für dich? Was zum Teufel stellst du nur mit mir an? Ich lasse den Motor an. Je weniger ich sage, desto besser, denke ich. Die beruhigenden Klänge von De Liebes Blumenduett erfüllen das Innere des Wagens und ich beginne mich zu entspannen. Was hören wir da gerade? Erkundigt sich Anna, als ich in die Southwest Jefferson Street einbiege. Ich erkläre es ihr und frage sie, ob es ihr gefällt. Es ist wunderschön, Christian. Meinen Namen aus ihrem Mund zu hören, erfüllt mich mit seltsamer Genugtuung. Bisher hat sie ihn ungefähr ein halbes Dutzend Mal ausgesprochen, jedes Mal anders. Gerade eben erstaunt über die Musik. Ich finde es toll, dass das Duett ihr gefällt, denn es gehört zu meinen Lieblingsstücken. Ich ertappe mich dabei, wie ich zu strahlen anfange. Offenbar hat sie mir den Überfall im Aufzug verziehen. Kann ich das nochmal hören? Natürlich. Ich berühre den Touchscreen. Magst du klassische Musik? Möchte sie wissen, als wir die Fremont Bridge überqueren und wir unterhalten uns locker über meinen Musikgeschmack. Da kommt über die Freisprechanlage ein Anruf herein. Gray, melde ich mich. Mr. Gray, Welch hier, ich habe die Informationen, die Sie wollten. Ach ja, über den Fotografen. Gut, melden Sie sie mir, sonst noch was? Nein, Sir. Nachdem ich das Gespräch beendet habe, ertönt wieder die Musik. Nun lauschen wir den Kings of Leon. Lange währt das Hörvergnügen allerdings nicht. Noch einmal werden wir durch einen Anruf gestört. Was zum Teufel? Gray, knurre ich. Man hat Ihnen die Verschwiegenheitsvereinbarung gemeldet, Mr. Gray. Gut, das wäre alles, Andrea. Auf Wiederhören, Sir. Ich schaue verstohlen zu Anna hinüber, um festzustellen, ob sie etwas mitbekommen hat, doch sie betrachtet die Landschaft um Portland. Vermutlich will sie diskret sein. Es fällt mir schwer, den Blick auf die Straße gerichtet zu halten. Am liebsten würde ich sie die ganze Zeit ansehen. Ja, sie ist unbeholfen, aber sie hat einen wunderschönen Hals, den ich gern vom Ohrläppchen bis zur Schulter küssen würde. Teufel. Ich rutsche unruhig auf meinem Sitz herum. Hoffentlich erklärt sie sich bereit, die Verschwiegenheitsvereinbarung zu unterschreiben und anzunehmen, was ich ihr bieten kann. Als wir auf die Interstate 5 einbiegen, klingelt das Handy wieder. Elliot. Hallo Christian, na, hattest du eine heiße Nacht? Halt den Mund, Kumpel. Hallo Elliot, das Telefon ist laut geschaltet, ich bin nicht allein im Wagen. Wer ist bei dir? Anastasia Steele. Hi Anna. Hallo Elliot, erwidert sie fröhlich. Hab schon eine Menge von dir gehört, erklärt Elliot. Was? Glaub kein Wort von dem, was Kate sagt, antwortet sie schmunzelnd. Elliot lacht. Ich bringe Anastasia gerade nach Hause, soll ich dich dann mitnehmen? Unterbreche ich die beiden.